Wenn das Licht von 1000 Sonnen am Himmel plötzlich bräch hervor zu gleicher Zeit, das wäre gleich dem Glanze des Herrlichen. Ich bin der Tod, der alles raubt, Erschütterer der Welten.